Gut, dann werde ich mal beginnen. Auch in dem Programm wurde eine kleine Änderung vorgenommen, aber das ist keine Änderung letztlich, sondern nur Präzisierung meiner Fragestellung, nämlich ob in so einem Feld wie Rechtsextremismus überhaupt eine subjektwissenschaftliche Forschung und Praxis möglich ist. Und zwar Forschung und Praxis. Ich gehe im Sinne der kritischen Psychologie davon aus, dass eine Forschung ohne Praxis ziemlich unmöglich ist oder ziemlich fragwürdig ist und eine Praxis ohne Forschung ebenfalls. Das heißt, sowohl Pädagogen als auch Psychologen sollten diese Vermittlung hinkriegen zwischen den praktischen Erfahrungen und den theoretischen Einsichten. Und das werde ich versuchen, an einem sehr extremen Beispiel klarzumachen, nämlich der Rechtsextremismusforschung. Meine Frage ist dabei, welche Konsequenzen sich aus der kritischen Psychologie dabei ergeben. Also, ich werde zuerst was sagen zu den Widersprüchen antirassistischer Pädagogik, dann die Forschung als Basis antirassistischer Pädagogik, dann die Kritik von Klaus Holzkamp und unsere Forschung in einem Forschungspraxisprojekt. Also, wie ist die Kritik der kritischen Psychologie zu verstehen? Die Kritik meint einmal Kritik an den Verhältnissen, Kritik an der Psychologie und Kritik an der entsprechenden Praxis. Das muss sich immer klar machen, dass kritische Psychologie nicht einfach nur eine Kritik der Psychologie ist, sondern dass alle drei Komponenten zusammengehören, die Kritik an Verhältnissen, die Kritik an der Psychologie, wie sie existiert und welche Tendenzen sie hat und die Kritik an der entsprechenden Praxis. Also, wenn man jetzt Forschung betreiben will, und zwar in einem Feld, das dafür nicht besonders geeignet erscheint, nämlich das Feld von Rassismus, dann ist die Frage, wie wird denn in diesem Feld geforscht? Und es gibt charakteristische Forschungsansätze, die dem subjektwissenschaftlichen Anspruch überhaupt nicht entsprechen. Diese charakteristischen Forschungsansätze beruhen meistens auf Umfragen und es wird versucht herauszufiltern, wer die Rechtsextremisten sind, wie viele es sind, warum sie es sind. Also sozusagen, man will Antworten geben auf die sogenannten W-Fragen. Und der Effekt ist der, dass man dann den Forschungsgegenstand zu einem ganz isolierten Forschungsgegenstand macht und das hat auch Auswirkungen dann nicht nur für die Bestimmung des Gegenstandes, sondern für die Forschung, sondern auch für die Arbeit in der Praxis. Also es geht dann immer darum, wer sind die Rechtsextremen, dann findet man immer irgendwelche Gruppen und das sind dann die Rechtsextremen und die anderen gehören alle nicht dazu. Und die müssen dann irgendwie bearbeitet werden. Und natürlich, wenn man so ein bisschen subjektorientiert ist, dann will man die Leute nicht überfahren und so weiter, dann will man auf sich aufgeschlossen zeigen und so weiter. Es gibt ja dann die akzeptierende Jugendarbeit auch dazu und so weiter. Und das heißt, man arbeitet mit einer isolierten Gruppe und beachtet das Umfeld wenig. Klaus Holzkamp hat noch weitere Schwierigkeiten gesehen in der üblichen Rechtsextremismusforschung, nämlich in der Gegenstandsbestimmung. Die Rechtsextremismus- oder auch Rassismusforschung ist Vorurteilsforschung. Zuerst mal in der Psychologie. Also es gibt dieses Buch von Andreas Zick, Vorurteile und Rassismus. Da wird der Zusammenhang direkt hergestellt und sonst ist eben das Vorurteil das Problem. Vorurteile sind Einstellungen und diese Einstellungen sind mehr oder weniger Personeigenschaften. Jemand hat sie, die Einstellung, oder er hat sie nicht. Und man kann diese Einstellung messen, dann kann man feststellen, er ist rassistisch oder er ist nicht rassistisch. Oder er hat die Vorurteile oder er hat sie nicht. Und das ist von vornherein schon ein bestimmtes, enthält schon ein bestimmtes Problem, weil es eine Forschung vom Subjektstandpunkt weitgehend unmöglich macht. Niemand hat einen guten Grund, der Rassist ist, nicht Rassist zu sein. Also ich kann nicht zu jemandem gehen und sagen, hallo, du solltest was dazulernen, jetzt üben wir mal. Weil er hat gute Gründe, warum er so ist, warum er diese Einstellung hat, falls man das überhaupt so konzeptualisieren darf. Wenn man dieses so konzeptualisiert, dann sind die Sozialisationsbedingungen Determinanten dieser Einstellung. Also er hat sie, diese Einstellung in der Sozialisation erworben. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass die vor allem, die im Elternhaus autoritären Elternstil hatten, dass die dann auch eher neigen zu Rassismus, wenn sie oft geschlagen wurden zu Hause und so weiter und so weiter. Also man versucht für diese isolierte Gruppe dann nicht nur persönliche Einstellungen zu ermitteln, sondern dann auch die Sozialisationsbedingungen zu ermitteln, die dazu geführt haben. Das ist jetzt alles sozusagen Klaus Holzkamp. Und bei Adorno wird dieser Bezug auf die Sozialisationsbedingungen dann noch auf die Spitze getrieben in bestimmter Weise, indem er Rassismus als Persönlichkeitsstörung letztlich definiert. Und es findet auf jeden Fall durch die Definition von Rassismus als persönliche Einstellung, die durch Sozialisationsbedingungen erworben worden ist und letztlich eine Persönlichkeitsstörung darstellt, findet eine Subjektverleugnung statt und ein Abbruch intersubjektiver Beziehungen zu anderen. Sobald ich die Leute in dieser Weise etikettiert habe, habe ich den Bezug zu ihnen selbst sozusagen schon aufgegeben. Das ist Klaus Holzkamp in seinem Aufsatz, der hier oben genannt wird, von 1997, Antirassistische Erziehung als Änderung rassistischer Einstellungen, Fragezeichen. In den Holzkamp-Schriften Nummer 1. Wenn man das jetzt auf die Praxis überträgt, dann muss man feststellen, Einstellungen sind keine Lerngegenstände. Also es besteht eine von vornherein eine asymmetrische ein asymmetrisches Lehrer-Schüler-Verständnis, verbunden mit Prinzipien von Lohn und Strafe. Im Grunde genommen bedeutet diese Form von antirassistischer Arbeit, der Kampf gegen diese Einstellungen, eine Förderung von defensiven Lernformen. Es wird oft zwischen öffentlichen und privaten Verhalten getrennt. Die subjektiven Handlungsgründe, also um das zu erläutern noch, wir haben Untersuchungen in Kalifornien durchgeführt und in Baden-Württemberg und das mal miteinander verglichen, wie wird in der Schule mit Rassismus umgegangen, und in den Schulen in Amerika ist es sehr ausgeprägt, dass Rassismus einfach tabu ist in den Schulen. Das gibt es nicht. Das darf überhaupt nicht thematisiert werden, sozusagen. Weder als Ausdruck von Rassismus, noch als Kampf gegen Rassismus. Sondern Rassismus in der Schule ist einfach ein Tabu. Und entsprechend beschränkt sich dann sozusagen das rassistische Verhalten auf den privaten Bereich und ist verdeckt. Also, Missachtung subjektiver Handlungsgründe, ist alles noch Holzkamp. Also, was haben Rassisten für Gründe, um sich so zu geben, wie sie sich geben? Und natürlich ist die Annahme dahinter, wenn ich überhaupt etwas machen möchte gegen Rassismus, dann heißt es, dass ich die Begründungsmuster daraufhin befragen muss, die rassistischen oder zu Rassismus beitragenden, inwiefern sie selbstschädigend sind. Das ist dann wieder diese Komponente, von der wir vorher gesprochen haben, mit der Selbstfeindschaft. Das war jetzt alles Klaus Holzkamp, was er auch in diesem Aufsatz geschrieben hat und was sozusagen der Standard innerhalb der kritischen Psychologie ist. Wenn wir jetzt etwas anders machen wollen, also keine Sozialisationsforschung und so weiter, sondern eine Forschung zu Rassismus, dann stößt man natürlich auf den Begriff von Rechtsextremismus, und den haben wir dann hier in unserem Fall bei einem Projekt übernommen und haben unser Projekt genannt Rechtsextremismus und sein Umfeld. Und es geht immer darum, also in den weiteren Ausführungen geht es immer darum, wie wir versuchen, Forschung und Praxis miteinander zu vermitteln. Das, was ich am Anfang gesagt habe. Also es muss eine Forschung sein, die auch schon ein Teil einer Praxis ist. Damit wir sozusagen nicht diese Trennung haben zwischen Forschung und Praxis. Ja, bitte. Also das Problem an dem Wort Rechtsextremismus finde ich immer so ein bisschen, dass eben genau das gemacht wird, dass eben gesagt wird, ja, es gibt die Rechtsextremen, die sind halt total, also es ist halt so eine Extremismus-Theorie, die halt auf dem Waffenschutz oder auf hegemonial ja ist, die halt Totalitarismus-Theorie anknüpft und so. Ob sie das deswegen noch dort oder ob sie das pragmatischer noch benutzt haben, genau, das wäre jetzt die Frage daran. Und ja, und dann natürlich im Endeffekt auch vielleicht auch die Frage an, was Verhältnis von Rechtsextremismus oder beziehungsweise man könnte ja auch sagen, faschistoide Ideologien oder sozialdemokratische, also wie zum Beispiel Sarrazin, der eindeutig biologisch rassistische und faschistoide Ideologien vertritt, aber in der SPD ist quasi und Bundesbahnvorsitzender, stellvertretender Vorsitzender. Also und der wird ja nicht als Rechtsextremist etikettiert. Ja. Ja, und so an diesen Beispielen sieht man, dass es schon von vornherein sozusagen ein falscher Ansatz ist, einfach irgendwelche Gruppen isolieren zu wollen und dann zu sagen, das sind sie. Wir haben so eine Expertise gemacht für die IG Metall zu den Studien der letzten 10 Jahre und dabei festgestellt, dass die großen Studien, die zu Rechtsextremismus gemacht worden sind, dass die Rechtsextremismus jeweils unterschiedlich definieren. Das lässt sich auch nicht als Rassismus dann bezeichnen und so weiter, weil da ganz andere Komponenten noch mit dabei sind, die aber doch irgendwie ein Komplex bilden und so weiter. Zum Teil müssen die einzelnen Forschergruppen sich absprechen untereinander, um ihre Definitionen anzugleichen und so weiter. Also der Forschungsgegenstand ist schon mal unklar. Und deswegen kann es sich nicht um ein Phänomen handeln dabei. Das ist einer der Gründe, kann nicht um ein Phänomen handeln, das sozusagen beschränkt ist auf eine bestimmte Gruppe. Und deswegen haben wir unser Projekt auch nicht einfach genannt Rechtsextremismus oder so, sondern Rechtsextremismus und sein Umfeld. Weil natürlich gibt es rechtsextremistische Gruppen sozusagen, da unterscheiden wir zwischen solchen Jenseits und Diesseits einer roten Linie, wie wir das genannt haben. Es gibt sozusagen die Diesseits der roten Linie, die versuchen Anerkennung zu gewinnen in verschiedenen Bevölkerungskreisen und so weiter und geben sich ganz moderat. Und es gibt dann die über der Linie drüber sozusagen, die aber mit den anderen in Verbindung stehen, jenseits der roten Linie. Und die gehen dann zum Teil in den kriminellen Bereich oder zumindest in einen Bereich, der dann von der Mehrheit in keiner Weise mehr akzeptiert wird. Also wie kann man überhaupt an dieses Problem rangehen, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis? Und da sind wir davon ausgegangen, dass man das Problem am besten regional fasst. Wir versuchen es zumindest regional. Das heißt, wir haben eine Region. Da kamen die Leute zu uns und haben gesagt, könntet ihr da nicht mehr Untersuchungen machen? Bei uns in der Region gibt es die meisten Rechtsextremisten und wir wissen nicht warum. Also es war ein Großraum, der ungefähr 100.000 Einwohner in Baden-Württemberg, ein Landkreis und ein Kreis. Und in diesem Landkreis die wurden immer wieder auffällig. Da ist in diesem Landkreis gab es viele Rechtsextremisten, die immer wieder auffällig wurden. Der Staatsschutz hat dort eine eigene Stelle eingerichtet und so weiter. Man konnte sich es nicht erklären. Wenn man durch diese Gegend fährt, stellt man fest, blühende Landschaften sozusagen. Also es ist wunderbar dort. Es ist zum Teil dörflich, ländlich. Also wirklich eine schöne Gegend. Wein wird angebaut und so weiter. Industrie ist so vorhanden, dass die Arbeitslosigkeit kaum vorhanden ist. Und diese Gegend, die hat uns besonders interessiert. Und zwar deswegen, weil das allgemeine Erklärungsmodell für Rechtsextremismus immer ist, den Leuten geht schlecht, die werden arbeitslos und dann gehen sie zu den Rechten. Also dann werden sie rechtsextrem. Kein Wunder und so weiter, dass sie rechtsextrem geworden sind und auch politische linke politische Gruppen drohen oft, indem sie sagen, wenn die Arbeitslosigkeit so weitergeht, dann werden sie sehen, der Rechtsextremismus kommt hoch. Und wir waren dieser Meinung nicht und wir wollten das aber untersuchen und dann kam, wie gesagt, diese Anfrage und dann war die erste Reaktion darauf, dass wir das nicht machen wollen, weil wir keinen Bezug zu dieser Region haben. Wir wohnen nicht in dieser Region, wir gehören nicht zu dieser Region. Wie sollen wir dort eine Untersuchung machen, ohne diese Bezüge? Wir können nicht von außen sozusagen, Forschung betreiben, weil das dann schon wieder dieser sogenannte Drittstandpunkt wäre, von dem aus wir dann Leute beurteilen. Deswegen haben wir uns etwas umgehört und siehe da, es gab einen Jugendarbeiter dort, der auch selbst schon in der Forschung tätig war, der ethnografisch ausgebildet ist und den haben wir angesprochen und der hat gesagt, ja, er macht das zusammen mit uns. Das ist jetzt sozusagen diese Komponente ethnografische Beobachtung und das ist die wichtigste dabei. Das heißt, es gab einen vor Ort, der dort gelebt hat und der auch viele Erfahrungen schon gemacht hat in diesem politischen Feld und der sich also auch auskennt da und der auch bereit war, in unser Projekt einzusteigen. Das ist ein Drittmittelprojekt, der wurde auch dafür bezahlt und so weiter, einzusteigen, um uns zu unterstützen bei unserer Untersuchung. Er selbst hat beobachtet, diese Beobachtungen sind Forschungsergebnisse. Er hat Protokolle geschrieben sozusagen als Forschungsergebnisse. Was war unsere Aufgabe? Natürlich Analyse von Bevölkerungsstatistiken, wer wohnt dort, was arbeiten die, welche Schichten und so weiter. Das steht hier. Und dann haben wir unsere Untersuchung beschränkt auf junge Menschen. Und zwar haben wir einerseits quantitative Umfrage gemacht und qualitative Gruppendiskussionen durchgeführt mit den jungen Menschen. Das muss man sich so vorstellen, wir hatten einen Fragebogen, der war schon didaktisch gestaltet, was eigentlich ungewöhnlich ist sozusagen. Er sollte schon das Bewusstsein anregen, das Nachdenken über das, um was es geht. Und gleichzeitig war das Instrument zur Datenerhebung. Und anschließend an diese Datenerhebung wurden Gruppen eingeteilt. Der Lehrer, wenn einer da war, oder der Lehrherr und so weiter in den Betrieben, war nicht da, nicht dabei, durfte nicht dabei sein. Und die Jugendlichen konnten untereinander diskutieren. Und zwar ganz offen. Die Ausgangsfrage war, habt ihr schon einmal mit rechten Tendenzen zu tun gehabt und was meint ihr dazu? Und dann haben die sozusagen offen diskutiert. Und zusätzlich haben wir Interviews mit Multiplikatoren durchgeführt, mit verschiedenen Multiplikatoren, Lehrern zum Beispiel, aber auch, und das war sogar ein Schwerpunkt, mit Bürgermeistern. Und die Untersuchung, die lief so ab, dass wir, dass ein Mitarbeiter, der sozusagen dem man angesehen hat, dass er nicht Deutscher von der Wurzel her und so weiter ist, der ist zu dem Bürgermeister gegangen und hat sozusagen auch die Frage gestellt, gibt es in Ihrer Gemeinde irgendwelche rechten Sachen oder ist es in Ihrer Gemeinde nicht der Fall? Und dann hat man sich darüber unterhalten. Und es waren insgesamt 15 Bürgermeister und die wurden fast alle befragt. Nach drei Bürgermeistern wussten wir aber schon, was so die Grundhaltungen sind. Aber wir haben trotzdem alle 15 befragt, einfach deswegen, weil das nicht nur eine Befragung ist, sondern auch eine Intervention sozusagen. Die Befragung selbst ist eine Intervention. Das gilt auch für die Gruppendiskussionen der Jugendlichen, sogar für den Fragebogen. Wir gehen also nicht davon aus, dass da nur Daten erhoben werden, sondern wir machen eine didaktisch gestaltete Intervention, die gleichzeitig Forschung ist. Das heißt, wir versuchen, einen Einfluss zu nehmen auf die Verhältnisse in der entsprechenden Gemeinde. Allein schon, dass wir kommen und ein Problem sehen, ist schon eine Intervention. Weil nämlich viele wollen gar nicht, dass man ein Problem sieht zum Beispiel. Und viele wollen das zwar, aber haben noch nie darüber nachgedacht. Und deswegen sieht man, dass das nicht einfach so ein verschachteltes Forschungsdesign ist, sondern das ist ein Forschungsprozess, der gleichzeitig ein Praxisprozess ist. Diese Forschung hat auch 1,5 Jahre lang gedauert in dem Ort. Also es gab dann immer wieder Auswertungsphasen und so weiter. Und nach den Auswertungsphasen sind wir auch immer in die Orte gegangen, haben wir unsere Ergebnisse zurückvermittelt. Da wurden wir unterstützt, dann durch verschiedene Initiativen, auch durch die IG Metall, die das zum Teil finanziert hat und so weiter, wurden wir unterstützt dabei, sodass wir immer vor vielen Leuten unsere Ergebnisse auch wieder präsentieren konnten. Das kam auch wieder in der Presse und so weiter. Das heißt, es war auch wieder, auch die Rückvermittlung der Ergebnisse war eine Form der Intervention. Ja. Ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, ob Sie es vorhin schon gesagt haben, die Jugendlichen waren alle an Berufsschulen, also kamen aus Berufsschulen zusammengehängt? In Schulen, Hauptschulen, Berufsschulen und es waren fast die Hälfte waren junge Arbeitnehmer und die wurden dann in Betrieben selber befragt. Also in Lehrwerkstätten. Weil es ist eine industrialisierte Region, Baden-Württemberg sowieso und diese Region auch in besonderer Weise. Und ja. Waren es ausschließlich männliche Jugendliche? Nee. Okay. Also wir haben auch nicht irgendwelche Leute rausgefiltert sozusagen, sondern wenn die diskutiert haben, das war ganz interessant, wenn die diskutiert haben, dann gab es da immer definitive und entschlossene Rechte dabei. Und die mussten sich aber an der Stelle dann auch der Diskussion stellen. Ja. Also, genau. Hinten noch. Ganz kurz nochmal, weil Sie vorhin ja auch gesagt haben, eben dieses Argument von den Leuten geht es schlecht, sozusagen, dann werden sie rechtsextrem oder so. Ja. Das waren alles sozusagen Jugendliche, die über eine Berufsschule auch in so eine Ausbildung angegliedert waren, nicht so berufsvorbereitet waren. Nee. Sondern schon dann sozusagen. Ja. Es waren einfach die Schulen, die es in der Region gab. Also waren auch Sonderschulen dabei und so, aber die Schulen, die es in der Region gab. Und weil wir regional begrenzte Untersuchungen machen. Die Region ist unser Fall sozusagen, ist eine fallbezogene Untersuchung. Und natürlich die Verallgemeinerungsmöglichkeiten entstehen aufgrund dieses Falls. Also so viel zu der Anlage des Ganzen. Und ja. Also Sie haben gefragt, gibt es, oder so ungefähr die Frage, gibt es Probleme mit rechten Strukturen oder mit rechten Ideologien oder mit Rassismus? Weil für mich, das nochmal, sind zentrale Unterschiede, also ob es Rassismus, weil es gibt ja ganz viel Rassismus und struktureller Rassismus, zum Beispiel im Schulsystem und so, und dann gibt es halt impliziten und expliziten Rassismus, da gibt es rechte Strukturen, also Kader von der NPD, ja, da gibt es und so weiter, also ganz normalen Nationalismus-Rassismus. Ja, es gab, die Ausgangsfrage war bei diesen Focus Groups, die Ausgangsfrage war, gibt es rechte Aktivitäten, habt ihr sowas schon erfahren? Und dann ging sozusagen die Sache weiter, die Leute hatten die Gruppen geleitet haben, die hatten einen Leitfaden, wo solche Fragen sozusagen als Hintergrund vorhanden waren, dass man nachfragen konnte. Aber erstmal haben die einfach nur gesagt, ja, da war doch mal kürzlich Und dann hat er gesagt, das war gar nichts, keine rechten Aktivitäten, sondern es waren nur Besoffene und so weiter. Ja. Und wie war die Zusammensetzung innerhalb der Gruppen? Also kannten die sich untereinander oder kamen die alle von der gleichen Schule untereinander? Ja, das waren immer Klassen, die dann in Fünfergruppen oder Sechsergruppen oder wie sie sie wollten, sich aufgeteilt haben. Aber wir haben geguckt, dass es möglichst heterogen war. Und ja. Wie haben Sie das gemacht, das einzuschätzen, dass es eine heterogene Gruppe ist? Das setzt ja schon voraus, dass vorher eingestuft wird, den hält man jetzt für tendenziell schon eher rechts, wen nicht, dass man da eine gute Durchmischung hat. Also ich finde es relativ schwierig, in so Gruppen, wo die Leute sich kennen und diskutieren sollen, wirklich Einstellungen abzufragen oder mitzubringen, weil ich glaube, so eine wirklich freie Diskussion ist nicht möglich. Also wir konnten nur indirekt Einfluss nehmen, weil sonst ist es ja Manipulation sozusagen. Wir wollten nicht, dass die Rechten alle zusammensitzen und wir wollten nicht, dass die Nichtdeutschen alle zusammensitzen, sondern die sollten auch verteilt sich aufteilen sozusagen. Weil das passiert natürlich auch leicht, dass also dann gibt es die Migrantengruppe und dann gibt es die rechte Gruppe und so weiter und die diskutieren völlig unabhängig voneinander. Sollte nicht der Fall sein. Also das waren die Hauptprinzipien und es sollte auch nicht so sein, nur Frauen und dann nur Männer. Sondern, und es hat sich auch, grundsätzlich hat sich das Problem so gar nicht gestellt. Sondern die Rechten waren so selbstbewusst, dass sie sich ohne weiteres in eine Gruppe reinbegeben konnten und das sogar wollten. Also nicht, dass die sich sozusagen zusammengedrängt hätten in irgendeiner Untergruppe. Und ja. Haben Sie dann auch allgemeine Ideologien und so weiter und Argumente diskutiert oder ist es teilweise um konkrete Handlungen und Probleme von dem Diskutierenden selbst gegangen? Doch, also was unterstützt man nicht und so weiter, war eine Frage. Ich werde auch noch ein paar Ergebnisse werde ich auch noch zeigen dann, wo man sieht dann, wie das ausgegangen ist. Das ist jetzt etwas, was uns aufgefallen ist gleich, dass wir ein Konzept brauchen, mit dem wir überhaupt dieses Phänomen fassen können. Und da haben wir dieses Konzept der politischen Kultur genommen. Also was gibt es, weil es ist auffällig sozusagen in einer Gemeinde, sind rechte Tendenzen ziemlich stark und in der anderen nicht. Woran liegt es? Das heißt, da gibt es sowas wie politische Kultur. Und damit, mit dem Begriff der politischen Kultur, sind wir auch raus aus diesen irgendwelche rechten Gruppen isolieren. Natürlich ist es so, dass die rechten Organisationen, die wissen ganz genau, in der Gemeinde, da können wir Fuß fassen. Weil das ist eine politische Kultur, die das zulässt oder die das sogar unterstützt und so weiter. Und das heißt, der Rechtsextremismus und sein Umfeld, das heißt, es geht immer um beides. Und gleichzeitig leugnen wir nicht, dass es Rechtsextremismus jenseits der roten Linie und so weiter gibt. Also hier sieht man nochmal das mit der politischen Kultur. Und dann die entsprechenden Begriffe, gesellschaftliche Bedingungen und Bedeutungen, und kommt aus der kritischen Psychologie. Und da unterscheiden wir zwischen rechtsextremen Milieus und soziokulturellen Feldern und Akteuren. Und das Ganze vermischt sich sozusagen an bestimmten Stellen. Also das sind jetzt so allgemeine Erkenntnisse, die Sie nicht verwundern werden. Die politische Kultur ist durch rechtsgerichtete Stimmung geprägt, dort wo sich Rechtsextremismus entfaltet. Arbeitslosigkeit oder hoher Ausländeranteil verweisen nicht auf Desintegration als Ursache. Und rechtsextreme Vorstellungen üben auf viele Jugendliche eine starke Faszination aus und sind auch ziemlich akzeptiert. Wir haben in einer Schule war eine Studentin, die es war ein Projektseminar begleitend und so weiter, kam eine Student, eine Gruppe von Studierenden kam da rein in eine Schulklasse. Eine davon mit norwegischer Herkunft hatte genau in dieser Schule ihr Abitur gemacht. Und jetzt hat sich sehr dafür interessiert, was ist jetzt anders geworden. Und hat sie festgestellt, und darüber war sie ziemlich traurig, dass sich leider gar nichts geändert hat. Dass es ziemlich viele entschlossene Rechtsextremisten gibt und dass die auch offen auftreten. Die Studentengruppe hat es dann so gemacht, dass sie gesagt hat, gibt es bei euch irgendwelche Rechte, und zwar hat man nicht gesagt Rechte, sondern man hat auch gesagt Nazis. Gibt es Nazis bei euch? Weil das ist der übliche Ausdruck. Und dann haben die Schüler gesagt, ja, ja, 5 Stück. Und dann der und die und so weiter. Und dann haben die Studenten nachgefragt, ja, seid ihr Nazis? Und dann haben sie gesagt, ja, wir sind die Nazis. Und dann haben wir die Lehrerin gefragt, ob es in ihrer Klasse Nazis gibt. Und dann hat sie gesagt, nee, überhaupt nicht. Also, das müsste ich ja wissen. Und so. Und das war natürlich wieder Ausgangspunkt dann für ein Gespräch mit der Lehrerin, weil wir ja sagen konnten, es gibt aber welche natürlich, wir stellen die Schüler nicht bloß oder so, aber es gibt welche, die Schüler haben es auch bestätigt. Warum, wie kommt es zu dieser Diskrepanz und so weiter? Und das ist interessant, welche Arten von Verleugnung sozusagen dann einfach auftreten und wie die Leute sozusagen mit bestimmten Phänomenen selber umgehen. Und natürlich ist das in bestimmter Weise auch ein Lernprozess, weil da Diskrepanz sozusagen ihnen geboten worden ist. Und ganz ähnlich ist es bei den Bürgermeistern gelaufen, weil die Bürgermeister, da gab es dann auch unterschiedliche Typen sozusagen. Es gab Bürgermeister, die haben gesagt, ja, bei uns, da ist ein großes Problem und so weiter, aber ich arbeite da auf die und die Weise dagegen. Aber die meisten haben natürlich gesagt, dass es da nicht gibt und so weiter, sondern dass das in der Nachbargemeinde ist, aber bei ihnen selber nicht und so. Und es ging so weit, dass also der Mitarbeiter, der das Interview geführt hat, dann rausgegangen ist und da sind dann die Skinheads an der Straße gesessen vor dem Bürgermeisteramt. Und zwar nicht die linken Skins oder sowas, sondern eben rechte Skins. Aber der Bürgermeister hat nichts gesehen. Und so. Und das war sozusagen jeweils auch ein Anlass für uns, auch bei der Rückvermittlung, um zu zeigen, was unsere Beobachtung ist und was die Beobachtung der Leute selbst ist. Das übergehe ich jetzt mal. Jetzt typische Haltungen von Jugendlichen gegenüber Rechtsextremen. Also, es gibt wir fanden vier typische Haltungen. Und das ist sozusagen ein bisschen das Tragische dabei, die rechten Tendenzen oder die rassistischen Tendenzen nicht unbedingt vermindern, sondern zum Teil problematisch sind. Das sind erstens die Kritischen. Die sind eigentlich ja völlig unverdächtig, weil sie ja überhaupt nicht zu Rechtsextremismus neigen, sondern zu Multikulturalismus. Aber sie haben die Tendenz, also da steht zwar, dann ist es ja berechtigt, dass das eine Straftat ist, wenn dann irgendwo eine Reichskriegsflagge gehisst wird, sagen die. Abgesehen davon war an einer Stelle eine riesige Reichskriegsflagge gehängt unter einer Brücke und über 14 Tagen, wo wir das beobachtet haben, ist es nicht weggenommen worden. Aber es gibt eine Gruppe, die ist da einfach kritisch und sagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist, die lehnen den Rechtsextremismus ab, teilweise aber mit extremen Mitteln. Also in der Weise, wenn im Bierzelt und so, bei solchen Gelegenheiten, Festen und so, wenn da irgendwie Rechtsextreme auftreten, dann kommt ein Trupp von Leuten, die was da, von kritischen Menschen und vertreiben die, verprügeln die oder irgend sowas. Normalerweise ist der Effekt der, dass dann die Leute im Umfeld sagen, die haben doch gar nichts gemacht, warum werden die jetzt verprügelt und so weiter, also setzen sich ins Unrecht damit. sind auch äußerlich als Linke erkennbar, sozusagen, also jetzt sind wir die Linken da. Also es ist sozusagen kein, die haben nicht besonders viele Erfolge feiern können dabei. Ja. Und können Sie kurz erklären, was Sie da mit Multikulturalismus meinen? Ja, dass Sie sagen, jeder soll leben, wie er will und so weiter. Und es gibt, und wir finden es prima, dass unsere Gesellschaft so vielfältig ist und Ausländer jeglicher Art und so weiter. In der Weise. Ja, aber dann, ja. Aber wenn Sie so offen sind, dann müssten Sie doch auch sehr offen gegenüber diesen rechtsextremistisch denkenden Menschen sein. Da sind Sie dann doch sehr eingeschränkt. Nee, zu Ihrer Kultur gehört dazu, dass man offensiv dagegen Stellung nimmt. Also gegen. Okay, also auch ein bisschen Widerspruch in sich, ne? Das Tolerante ist dann aber auch wieder eingeschränkt. Ja, es ist nicht einfach Toleranz. Wenn Sie die anderen verprügeln, ist das ja auch nicht. Es ist nicht einfach Toleranz, es ist Multikulturalismus, heißt, Nicht-Deutsche werden akzeptiert und werden eher als Bereicherung empfunden als als Problem. Also sozusagen der ideologische Hintergrund bei Ihnen, aber Ihre Tätigkeit ist Vertreibung der rechten Gruppen. Ja. Ja, oder vielleicht genau dazu, also ich wäre genauso wie wenn man ein Demokrat ist, ist man ja, würde ich sagen, auch gegen Faschisten, das heißt ja nicht, dass man sie dann ausgrenzt, sondern man ist für die Demokratie und versucht für die Demokratie und muss notwendigerweise Leute, die halt die Demokratie angreifen, also rassistische Tendenzen und faschistische Tendenzen angreifen, würde ich sagen, natürlich kommt dann das Argument der Rechtsextremen oder der Faschisten natürlich, oh, es gibt hier die demokratische Meinungsdiktatur, also dass ja das wirklich ist. Ja, ist klar. Also das ist ein schwieriges Problem. Das ist ein schwieriges Problem. Also ja, klar. Aber es hat sich sozusagen, es hat sich so eine Praxis entwickelt. Oh, da sind Rechte, da gehen wir hin und schlagen das Lokal zusammen. Das ist nur ein sehr großes Erfolg. Ja. Und noch eine? Ja, ich wollte nur sagen, dass Gewalt ein Schutzmittel sein kann. Ein? Das Mittel, um, also man müsste, ja gut, vielleicht kann man mit Ihnen nicht diskutieren, aber man kann ja jetzt sagen, dass es dann gerechtfertigt ist, dass die Linken die Rechten motiviert sind. Ja. Also, ich erwähne kurz nochmal die anderen drei Gruppen. Die zweite Gruppe sind die sogenannten Individualisierten, die sozusagen auch von dem Habitus her erkennbar sind. Übrigens auch diese Linkgruppen waren vom Habitus her erkennbar. Die Leute haben gesehen, das sind die, sind nicht von hier zum Beispiel. Weil es gibt ja sozusagen mobile Gruppen, die dann wohin gehen, wo die Rechten sind und dort klar Schiff machen und so weiter. Und bei den Individualisierten ist es auch so, die Individualisierten sagen, ja, es gibt Rechtsextremismus, aber es interessiert mich gar nicht. Ich mache mein Zeug und da bin ich beschäftigt genug und das war's dann. Also, dafür habe ich mich noch nicht so wirklich interessiert, weil ich selber nicht damit Probleme habe. Die haben ja noch nichts getan, also brauchen auch, interessiert es mich nicht. Individualisierte. Die Sympathisanten nehme ich mal als nächstes. Die Sympathisanten, das ist klar, die sagen, ja, so schlecht ist das gar nicht. Und die sind natürlich sehr beliebt bei wirklichen Rechtsextremisten, wo sie andocken können in bestimmter Weise. Also wo Offenheit für moderat formulierte rechtsextreme Positionen existieren und so weiter. Das sind die Sympathisanten und die interessantesten für uns waren die lokal orientierten. Also, das ist jetzt ab Schwäbisch, weil man halt hierher gehört und fertig. Und das ist der Hinweis, das war für uns ziemlich wichtig, festzustellen, dass es ziemlich viel lokal orientierte gibt. Also, das sind auch die, die nicht gerne haben, dass man über Rechtsextremismus an ihrem Ort irgendetwas sagt, weil ihr Ort ist in Ordnung. Also bei ihnen ist eigentlich alles in Ordnung. Und die Rechtsextremen, die dann da wirklich versuchen anzudocken, die machen dann auf Heimat. Also schlagwortartig gesagt. Die sagen, ja, genau, das ist unser Platz, da gab es rechtsextreme Gruppen. Die haben dann am Marktplatz haben sie dann eine Sitzgelegenheit aus Holz gestaltet. Und der Bürgermeister war begeistert und die Leute waren begeistert. Das sind unsere Jungs, die haben das gemacht und so weiter. Aber dass sich dabei um eine rechtsextreme Gruppe handelt, die eigentlich da nicht nur Fuß fassen wollte, das ist ihnen entgangen. Das wollten sie auch gar nicht wissen. Sondern das sind halt ihre Jungs, die setzen sich ein, bürgerschaftliches Engagement und so weiter, sehr stark vertreten dann bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da war es dann auch immer so, dass der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr gesagt hat, gibt es bei uns nicht und so weiter. Dabei haben sich die dann gerade gesammelt. Das war für sie ein guter Platz. Und dieses Lokalorientierte ist nicht an sich was Negatives, aber es ist ein Einfallstor. Und deswegen war ein ganz großes Schlagwort als Ergebnis unserer Untersuchung ein sogenannter Lokalismus. Lokalismus, das heißt, es ist eine Form von Patriotismus, der sich pervertiert hat. Also man lässt sozusagen nichts auf seine eigene Gegend kommen. Und zwar war das hauptsächlich in Gemeinden, wo diese heile Welt, die sie uns da versucht haben zu zeigen, gar nicht mehr existiert hat. Das heißt, es war der Versuch, die heile Welt herzustellen, in Köpfen herzustellen, durch ganz besonders starke lokale Orientierung. Und das ist diese Art von politischer Kultur, die war sozusagen für uns die stärkste Ursache für den Rechtsextremismus in dieser Region. Wobei das, wie gesagt, keine Großstadtregion ist, sondern es ist eine ländliche Region, wobei man aber dann dazu sagen muss, wenn man genau guckt, das haben wir dann natürlich gemacht, bei den verschiedenen Untersuchungen stellt man fest, dass die Rechtsextremisten nicht von den Großstädten in die Dörfer ziehen, sondern von den Kleinstädten und Dörfern in die Großstädte ziehen. Also es ist sozusagen nicht, zumindest in Baden-Württemberg bei uns, weiß ich nicht, Berlin gibt es andere Tendenzen, aber bei uns ist es so, dass sozusagen der Rechtsextremismus an diesem Lokalismus sehr stark sich festmacht. Ja. Nur noch mal zu diesen Kritischen. Ich habe das, glaube ich, gerade, also dass keine Kritischen, also ich meine Kritischen und also auch zum Beispiel so Multikulturalismus gegenüber Kritischen oder vielleicht auch Widerständigen, also sozusagen, ist es irgendwie noch so, irgendwie fehlen mir da noch ein bisschen stärkere. Also, es gab immer Gegentendenzen gegen die rechten Gruppen, gegen das Eindringen rechter Gruppen und gegen das Eindringen rechter Ideologien gab es immer Gegentendenzen. Also, wenn zum Beispiel so eher rechte Orientierungen, die haben sich meistens so ausgedrückt, dass dann irgendein Jugendtreff besetzt worden ist. Bauhütte meistens oder irgend sowas und so. Und da gab es dann immer Gruppen, die gesagt haben, es geht nicht, macht man nicht, gehen wir zum Bürgermeister und was weiß ich. Also das gab es schon. Die sind hier damit nicht gemeint. Die sozusagen einfach gegen diese rechte Kultur arbeiten. Sondern das sind jetzt die Kritischen, das hätte man vielleicht ein bisschen stärker betonen müssen, das sind die, die wirklich sagen, Kampf dem Rechtsextremismus und sobald er sich zeigt, wird draufgehauen. Ja, ich glaube, dann hake ich auch eher in der Verbindung von Multikulturalismus da. Ja, das ist sozusagen die Ansicht, die dahinter steckt, dass man sagt, die Rechten sind der Wahlspruch Ausländer raus und so weiter und die sind sozusagen vertreten der Gegenposition. Weil in Deutschland macht sich halt der Rechtsextremismus sehr stark an der Ausländerfrage fest. Ist nicht überall so. Ja. Ich mache politische Jugendbildungsarbeit in Kita und ich würde sagen, ich brauche so eine Position, ich weiß jetzt nicht, ob man hier unter zwei subsumieren kann, aber auf jeden Fall gibt es ja so eindeutig, so der Großteil der Klassen, die man dann so hat, hat so die Position, Rechtsextremismus ist ein Problem von Ausländern. Also wenn man jetzt selber Deutscher ist, dann kann man halt feststellen, da gibt es halt die Ausländer und dadurch gibt es die Rechtsextremen und das wäre dann für sie vielleicht die Position 2. Also man source das sozusagen aus. Oder wäre das noch eine extra Position? Das wäre nochmal eine extra Position. Okay. Das ist eine extra Position. Weil die Individualisierten, die sagen, ich interessiere mich nur für meine Sachen. Und wenn es da irgendwelche Rechte gibt, die haben mir nicht nur nichts getan, also interessiert es mich nicht. Ja, weil dann tritt man, also ich trete dann praktisch so auf, dass man ja, denen halt zeigen muss, so, nee, das ist nicht nur etwas, was die Ausländer betrifft, sondern das betrifft auch euch. Mhm. Sondern dass man denen halt praktisch Beispiele geben würde, ja, wenn du ein Skater bist, hast du ja vielleicht auch Probleme. Oder so, ja, ja. Also das ist praktisch. Ja, mhm. Ja, es klar, es gibt ganz viele Programme gegen Rechtsextremismus, die von der Bundesregierung auf der EU-Ebene und so weiter, ganz viele. Und die kriegen auch Preise dann und so weiter, je nachdem. Also da gibt es richtige Szenen. Unsere Geschichte oder unsere Stellung dazu ist, dass diese Programme meistens deswegen nichts bewirken, weil sie die Rechten gar nicht erreichen. Sie meinen zwar, sie würden gegen Rechtsextremismus was machen, aber die sich dann beteiligen an den Programmen, das sind schon tolerante bis Linke. Und an die anderen kommt man so nicht ran. Deswegen gibt es jetzt schon eine Verknüpfung zu dem, was der Holzkamp gesagt hat, weil die Rechten natürlich sofort vermuten, also die wollen mich ändern. Die wollen mich ändern. So wie ich bin ich nicht richtig, also jetzt soll ich geändert werden. Das Programm will mich ändern. Da gehe ich doch nicht hin, wenn die mich ändern wollen. Die muss ja einen Grund haben dafür, daran teilzunehmen, was dazu zu lernen und so weiter. Und das passiert nicht über diese Rechtsextremismusprogramme. Aber das ist ja ziemlich, ziemlich komplex. Ich sage jetzt nicht, eine Strategie ist die beste oder so, weil in der Region sieht man, dass es ganz viele Gegentendenzen auch gibt. Da gehört auch der Staatsschutz dazu, der dann Aussteigerprogramme macht oder so. Also, dass wenn jemand von der rechten Szene aussteigen will, dass er dann einen Personenschutz kriegt und so weiter und andere Identität und was weiß ich. Also es gehört alles wichtig und so weiter. Uns geht es aber nicht darum, ob ein Programm besonders gut ist, sondern wie die politische Kultur ist und wie diese politische Kultur durch verschiedene Interventionen eventuell auch geändert werden kann. Und was die Hindernisse dabei sind. Und sowas sind einzelne Hindernisse. Oder das, was die Bürgermeister meinen, das sind auch so Hindernisse. Da gibt es dann wieder, da gehe ich jetzt nicht ausführlich drauf ein, die passiv Zufriedenen, die besorgten Aufmerksamen, die Ignorierenden und die Einsichtigen und so weiter. Und das ist wichtig, da werden nicht Personengruppen jetzt wieder festgelegt oder so, sondern das ist wichtig, so Typisierungen zu machen, um dann zu wissen, auf was man achten muss, wenn man was gegen rechte Gruppen machen möchte oder gegen rechte Tendenzen, gegen die Ausbreitung einer rechten Kultur. Ja. Da hätte ich gerade an dem Punkt noch mal eine Nachfrage, und zwar auf der vorherigen Folie gerade noch mal dieses Ding mit dem Multikulturalismus, weil ich denke mir, dass es da dann vielleicht, oder das wäre meine Frage, inwiefern da so ein Rassismusbegriff noch mal irgendwie mitgedacht wird im Zusammenhang mit Rechtsextremismus, weil ich würde sagen, würde sozusagen die Vorstellung von Multikulturalismus hat ja, birgt unendlich viele Fallstricke für einen absolut chiffrierten Rassismus im Sinne von, wir sind also Multikulti und so weiter und so fort. Ja, aber Afrikaner sind so und die anderen sind so und so weiter, so meine ich. Also deswegen finde ich überhaupt diesen Begriff nicht irgendwie total. Eigentlich finde ich den total problematisch und wollte da nochmal fragen, sozusagen, inwiefern, weil es gibt ja auch nicht nur die kritischen so, weil da wirklich ganz viele verschiedene Spektren von Antifa und alles Mögliche irgendwie Man muss aufpassen, dass man nicht meint, durch diese vier Gruppen sind die Jugendlichen in dieser Region charakterisiert. Das ist nicht der Fall, sondern das sind problematische Aspekte für die Entwicklung von rechter Kultur. Also aggressive Kritikgruppe, muss man dazu sagen, das ist nur eine, nicht alle Kritischen und so weiter, das wäre ja der Wahnsinn. Also, und auch nicht alle Multikulturalisten und so weiter, sondern es gibt eine bestimmte Gruppe, die sehr aggressiv auftritt, die sich als multikulturell versteht, sind auch meistens relativ viele Migranten mit dabei und so weiter, und die arbeiten gegen den Rechtsextremismus. Aber sind aus unserer Sicht problematisch. Und für die anderen Gruppen gilt das auch. Und daneben gibt es noch viele andere, die sind hier gar nicht genannt, vor allem auch nicht, die positive Arbeit machen an verschiedenen Orten und so weiter, sondern das ist eher die problematische Seite. Und diese Gruppe, die ist sozusagen von der eigenen Vorstellung her, versteht sich als multikulturell. Oder es will den Multikulturalismus fördern. Aber man kann den Multikulturalismus fördern, ohne dass man zu dieser Gruppe dazugehört. Also das ist nicht der Gleichsetzung. Haben Sie mich? Ich habe es verstanden. Ich wollte nur sozusagen, glaube ich, einfach den Punkt machen, sozusagen, was, oder die Frage nochmal, inwiefern dann Rassismus und Rechtsextremismus, inwiefern da die Verknüpfung und Denklogik ist, vielleicht denken würde, wenn man von so einem multikulturell ausgerichteten, von so einer Perspektive Rassismusforschung macht oder versucht, da ranzugehen, dann macht man ja schon, das ist ja schon eine implizit, sage ich jetzt mal, sehr überspitzt rassistische Herangehensweise, wenn man dann das Die und Wir aufmacht und die anderen und ich und ja, ist klar. Und ich beforsche die und so weiter und so fort. Und das, also das ist so ein bisschen das Unwohlsein, was ich diesbezüglich irgendwie aufwerfen wollte. Oder vielleicht auch nochmal die Frage, inwiefern da Rassismus und Rechtsextremismus irgendwie Kurze Antwort erstmal, bevor Sie dann kommen. Also wir haben nicht, wie das sonst üblich ist, einfach definiert aufgrund theoretischer Vorgaben, was ist Rechtsextremismus. Sondern wir haben geguckt, was meinen die Leute in der Gegend selbst. Und die haben nur von den Nazis gesprochen. Und dann haben wir überlegt, was sind die Nazis und so weiter. Und dann war klar, dass da auf jeden Fall dieser Rückbezug auch nochmal auf Nationalsozialismus in bestimmter Weise eine Rolle spielt und dass das, was die unter Rechtsextremismus verstehen, nicht der ganze Rechtsextremismus ist, wie es ihn gibt. Und vielleicht ist das auch regional begrenzt, das wissen wir nicht. Also, dass in Großstädten zum Teil anders ist, kann auch sein. Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, welche Vorstellungen von Rechtsextremismus in dem Kontext der Kritischen präsentiert worden sind. Also welche Vorstellungen, welche Ideen haben die Leute gehabt, die sich dazu geäußert haben? Weil das für mich insofern interessant ist, wenn man im Gegenmodell wie Multikulturalismus dann entwirft, die Frage der Frage stellt, ob das vor Rassismus schützt zum Beispiel. Also für mich wäre das nicht zwangsläufig so, dass wenn ich jetzt rechtsextreme Tendenzen oder im Sinne zum Beispiel von Nazis ablehne, dass ich frei bin von eigenen Verflechtungen in rassistische Ideologie zum Beispiel. Und weil das würde für mich jetzt noch eine andere Matrix eröffnen im Blick auf diese Kategorien. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht erzählen können. Das wäre schön. Ja. Sie sehen ja daran, so wie wir vorgegangen sind, dass wir sehr wenig überlegt haben, wie die Gedankenwelt sozusagen derer ist, die rechtsextrem geworden sind. Und die Gedankenwelt ist auch ziemlich diffus, also von denen, die rechtsextrem geworden sind. Uns hat hauptsächlich interessiert, wie verbreitet sich eine ganz bestimmte Art von Handlungs- und Denkweise. Wie funktioniert das? Und zum Beispiel dieser ethnografische Beobachter, der in der Jugendarbeit dann auch tätig war, der hat dann immer so Gespräche geführt mit Rechtsextremisten und ehemaligen Rechtsextremisten. Und zwar auch jenseits der roten Linie. Und der hat dann erzählt, und es hat uns gewundert, dass das in Deutschland zum Teil auch so ist, wie das in Amerika ja üblich ist sozusagen zum Teil schon, dass zum Teil der Rechtsextremismus aus den Gefängnissen heraus gesteuert wird. Also dass die Leute sind meistens schon mal im Gefängnis gewesen und sie haben festgestellt, dass sie dort stärker akzeptiert waren als heraußen, auch von den Wärtern. Also dass sozusagen das kein Schutz war gegen Rechtsextremismus oder jetzt wieder verbessert an der Stelle oder so, sondern dass es sogar Vorteile hatte und dass dann ein Netzwerk im Gefängnis auch existiert oder so, wodurch man auch wieder Vorteile hat und im Gefängnis kann einem nichts passieren und so weiter und von dort aus kann man dann einiges auch steuern. Also das, daran sieht man dann und dann werden auch Strategien entwickelt, an wen man rantreten muss, wie man das machen muss und so weiter. Und das hat uns alles auch mit interessiert, weil es uns eben um die Ausbreitung einer ganz bestimmten Art von politischer Kultur ging. Und die politische Kultur ist sicher durch ein paar Gemeinsamkeiten festgelegt. Und diese Gemeinsamkeiten, weil die Leute Nazis sagen, die Gemeinsamkeiten haben zum Teil eine ziemlich lange Wurzel. Also Antisemitismus gehört da immer mit dazu zum Beispiel, obwohl man gar nicht weiß, was das heute sozusagen und unter den Lebensverhältnissen heute sein soll oder so, aber das ist ja zum Teil ein historischer Rückgriff dann. Und dann natürlich auch grundsätzlich gegen Einwanderung. Und immer Beispiele haben, wie furchtbar das ist, die Einwanderung und was das, wo man jetzt schon wieder erlebt hat, dass ein Türke einen Deutschen erstochen hat und so weiter. Also Sachen, so Storys eben. Und so verbreitet sich sozusagen so eine ausgrenzende Kultur. Und ein Aspekt dieser Ausgrenzung ist sozusagen der Rassismus im eigentlichen Sinn. Ja. Ich habe mal gelesen, vielleicht können Sie da was zu sagen, dass es, dass, also sagen wir mal, eine Gesellschaft oder eine Region rassistischer ist, je geringer der Ausländeranteil ist, weil die vielleicht schon einfach gar nicht so viel Kontakt zu Ausländern haben. Sie sprachen ja auch, dass es jetzt hier bei Ihrer Region in Baden-Württemberg nicht so, also nicht so einen Ausländeranteil, also Ausländer, sag ich jetzt mal. Ja, und wie hoch der war, würde mich interessieren und ob das stimmt. Also wir haben ja am Anfang gesagt, Bevölkerungsstatistik und so weiter, da gehört ja dazu Ausländeranteil und dann auch noch natürlich definieren, was ein Migrant ist und was kein Migrant ist, erste, zweite, dritte Generation, soweit das statistisch feststellbar ist. Aber im Vergleich ist es auf jeden Fall feststellbar, indem man es mit anderen Regionen vergleicht. Und der Ausländeranteil war etwas niedriger als sonst in Baden-Württemberg. Etwas niedriger. Also nicht so, dass es eine Gegend war mit ganz geringem Ausländeranteil, aber nicht mit, auf keinen Fall eine mit erhöhtem Ausländeranteil. Und der Ausländeranteil ist natürlich, wenn man genau guckt, bis zur dritten Generation zurückgeht, also bis zur Großvatergeneration zurückgeht, ist der natürlich vor allem in Baden-Württemberg sehr hoch unter jungen Menschen. 40% oder 50, was nicht davor schützt, Leuten, die so einen Migrationshintergrund haben, dann sich auch als Nazis zu definieren. Also man sieht daran, das ist eigentlich eine ganz andere Art von Forschung und dann auch Intervention, als man das sonst kennt. Wir haben kein Interventionsprogramm sozusagen, dann wie verbessere ich Nazis oder so. Sondern eine Verbesserung kann nur eintreten, wenn ich einen Einfluss habe auf die politische Kultur in einem Ort. Und wenn das dann viele gemerkt haben, dass das alles, was sie machen, dass das auch eine Bedeutung hat für die politische Kultur an dem Ort, da kann ich alles Mögliche machen. Und dabei eigentlich gegen den Rassismus arbeiten, ohne dass ich einfach ein spezielles Antirassismusprogramm mache. Das nicht funktioniert. Ja. Inwieweit ist in dem Konzept sowas wie Nationalismus mit drin und halt also diese, also Nationalismus als, also und da die Verschränkung zu Rassismus, institutioneller Rassismus, also die Ausgrenzung von sogenannten Menschen- und Migrationshintergrund im Schulsystem und so weiter und so fort, auf dem Arbeitsmarkt, inwieweit ist das da drin, weil, also ich glaube, ich meine zu verstehen, also Ihre Forschungsfragen zu verstehen und ich finde es ganz interessant, weil es nämlich dann tatsächlich mal mit den, also weil halt tatsächlich mal mit den Leuten gesprochen wird. Aber es ist halt, für mich ist es halt, also das Regionale hat ja immer was auch mit dem Globalen beziehungsweise mit dem Nationalen zu tun. Ja. Und also wenn zum Beispiel, also wie gesagt, Sarrazin ist ein Beispiel oder auch Westerwälder oder auch Merkel und so weiter, die ja auch durchaus rassistische Stereotypen auch reproduzieren, das hat ja dann auch wieder Auswirkungen. Oder auch dieses Samuel Huntington Theorie, also die Kulturkampftheorie, die ja auch dann irgendwie, also darauf wird sich ja dann auch wieder bezogen. Und das hat ja dann, das bricht ja dann auch auf die regionale Situation runter, würde ich sagen. Also, ja, aber wie gesagt, es muss untersucht werden. Also es gibt ja unter linken Forschern sozusagen, gibt es einen Diskurs, man sollte nicht über Ausländerfeindlichkeit reden, auf keinen Fall oder so. Und man sollte, ja, und man sollte nicht über Nationalismus dann einfach sagen oder so, oder Autoritarismus auch nicht sagen, sondern man sollte es beim Namen nennen und sagen Rassismus. Ja. Ja, aber das ist sozusagen, das kann man sich darauf einigen als globalen Begriff oder sowas, aber man verliert natürlich dann die Differenzierung. Und wenn man jetzt vergleicht sozusagen, also den Rechtsextremismus in Amerika und in Deutschland oder auch in Europa, wenn man das vergleicht, in einzelnen Ländern gibt es dann den Begriff, nur den Begriff des Rassismus. In anderen wieder nicht. Und in Deutschland ist sehr stark der Nationalismus als Problem. Das sieht man auch, wenn man im Jahr mal Nationalismus sozusagen auch in Skalen, Rassismus in Skalen, Autoritarismus in Skalen, am höchsten ist der Nationalismus als Indikator sozusagen für den Rechtsextremismus. Und das gilt für Deutschland eben. Und deswegen auch Nazis, weil da das National sozusagen schon drinnen ist. Und das wird von den meisten nicht berücksichtigt. Die meisten meinen, das wäre eine theoretische Frage, was Rassismus ist. Aber es ist, wenn man mit der Praxis eine Verbindung eingehen will, dann muss man sagen, was ist in Deutschland an dem und dem Ort, was ist da Rassismus? Und der kann eine starke Komponente Nationalismus haben. Und dann ergibt sich der Zusammenhang zum Lokalismus. Also... Ja. Ich wollte auch noch eine Frage zu Begriffen stellen und Differenzierung, weil hier jetzt zu viel oder sehr viel den Ausländerbegriff benutzt haben. Und erst habe ich das so verstanden, dass das irgendwie vielleicht auch eine Zitation von den Juden-Jugendlichen Sprechweise ist. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das jetzt auch so, wie halt Statistiken aufgeführt werden. Aber also jetzt benutzen wir den die ganze Zeit und ich frage mich dann auch, was damit gemeint. Also wer ist das jetzt? Also da hake ich dran und finde den schwierigen Begriff. Naja, es ist klar, es ist kein objektiver Begriff sozusagen, wo man sagen kann, das ist ein Ausländer und das ist kein Ausländer. Sondern der Ausländerbegriff ist schon ein rechter Begriff. Und wer den benutzt sozusagen einfach so, der stellt sich schon sozusagen auf ein fragwürdiges theoretische, auf eine fragwürdige theoretische Ebene. Ja. Also an dem Punkt komme ich eben wieder zum Rassismus eigentlich, weil also es geht ja nicht darum sozusagen, es geht darum um Menschen, die rassistisch markiert werden von der Mehrheitsgesellschaft. Also da habe ich mich sozusagen gefragt, wird dann Rechtsradikalismus damit irgendwie gedacht, dass die Jugendlichen irgendwie gegen die Ausländerstatistiken sich aussprechen und sozusagen gegen die Menschen, die statistisch erfasst werden, die im Land wurden und nicht irgendwie in Deutschland geboren sind oder so irgendwas? Oder geht es eigentlich darum, dass es sozusagen um, dass es eine Abwehrreaktion gegen Menschen sind, die in dieser Gesellschaft rassistisch markiert werden, aufgrund verschiedener Merkmale und Kategorien. Ja, wobei das nur eine Komponente ist, sozusagen, die rassistische Markierung von Menschen. Und das ist nicht der ganze Rechtsextremismus, weil der Rechtsextremismus ist, wenn er als Nationalismus zum Beispiel auftritt, dann ist er offensiv, wir Deutsche und die Deutschen immer schon in der Geschichte toll und so weiter. Und was gar nichts mit der Markierung von anderen Personengruppen sozusagen zu tun hat. Die werden zum Teil einfach als die anderen. Und dann gibt es natürlich extra Tendenzen, dass man dann ganz extra Markierungen macht, die Schwarzen, die Juden, die Türken und so weiter. Das gehört dann schon noch irgendwie dazu, aber beim Nationalismus ist es so, dass man erstmal wir und die anderen unterscheidet. Und das ist auch schon, das gehört auch schon zum Rechtsextremismus dazu. Ja? Ganz kurz dazu, ja? Was jetzt, aber wir und die anderen, was denken ja diese Kritischen auch? Und die sind ja dann eigentlich nicht rechtsextrem. Ja, auf keinen Fall. Nee. Ja. Auf keinen Fall. Weil sie ja sagen, wir und die anderen unterscheiden so. Die Rechtsextremen von den Nicht-Rechtsextremen. Aber offensichtlich scheint das ja bei beiden das Problem zu sein, dass sie dagegen kämpfen, genauso denken wir und die anderen wie die Rechtsextremen. Dieses Konzept benutzen. Ja, das ist dasselbe, ist nur ein anderes Vorzeichen. Also bei Rassismus, gehört schon, gehören bestimmte Merkmale dazu, die nicht einfach nur so Merkmale sind, der so und so denkt. Aber wie das. Gut, man kann das ja einteilen, wie man will. Ob ich anders denke oder anders aussehe oder eine andere Herkunft habe, aber es ist irgendwie anders. Ja. Und das muss bekämpft werden. Stimmt. Ich glaube, da sind manche vielleicht schwierig. Ein bisschen. Ja, das ist schwierig. Wir definieren halt als allgemeinste Definition jede Art von ausgrenzender Ideologie. Also auch wenn es um Behinderte geht zum Beispiel. Dass die Behinderten ja nur Parasiten sind und so weiter. Auch Rechtsextremismus, weil es ausgrenzend ist und in der Konsequenz ausgrenzend ist. Von daher komme ich Ihnen schleudern, wenn Sie dann sagen, ja, aber die grenzen doch dann auch die Rechten aus, also sind Sie eigentlich Rechte? Wenn Sie das so definieren, das, was man ausgrenzt, ist das Rechtsextremismus bezeichnet. Ja, aber das das ist sozusagen die Schwachstelle an der. Aber da. Das ist ein Widerspruch. Das ist ein bestimmter Widerspruch, ja. Simon? Ja, ich wollte nur einmal kurz Sie unterstützen mit diesem Lokalismus. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem so eine Lichtenbergerin, die halt die deutsch-mitteleuropäischsprachigen Freund hat und die konnte dann halt irgendwie feststellen, dass es für sie einen Unterschied gibt zwischen halt ihrem türkisch sprachigen Freund so, der sei halt okay und die Türken halt in Lichtenberg sind halt auch okay, aber die in Kreuzberg sind total scheiße. Mhm. Also die hat sozusagen eine Trennlinie entlang des Bezirkes gezogen und war sozusagen in der Lage abfällig über Kreuzberger Türken zu reden, aber war sie selbst mit einem zusammen. So, also so lokalistisch ist das. Ja, da sieht man sozusagen, auch das nützt noch nichts, indem dass man mit einer Gruppe, die so rassistisch markiert ist, was zu tun hat. Das ist noch nicht unbedingt etwas, es gibt noch andere Möglichkeiten, um trotzdem dann in eine rechte Kultur eingebunden zu sein. In eine rechte Kultur eingebunden zu sein. Wer war? Sie als Erste, glaube ich noch, ja. Ich möchte nur was sagen zum Rassismus. Also ich glaube, natürlich liegt das jetzt Rechtsextremismus, muss ich so sagen will, dass Rassismus in dem aufgeht, also das nicht, aber auf jeden Fall, dass Rassismus vielleicht anstatt von Fremden, also dass von Rassismus gesprochen wird, anstatt von Fremdenfeindlichkeit. Weil Fremdenfeindlichkeit sicher einen gewissen Vorteil zur Ausländerfeindlichkeit hat, aber die Tendenz immer noch drinnen ist, wenn man rationalisieren wird. Dass man sagt, das sind Fremde, gegen die man feindlich gestimmt ist. Also diese Art von Konstrukt ist, weil oft sehr viele Menschen seit Generationen da sind, auch im Umfeld schon drinnen sind, aber es fremd konstruiert werden. Und das auch nicht einzelne Personen sind, die den Feindlich gegenüber gesinnt sind, sondern das institutionell bekannt ist. Und das institutionelle Rassismus mit dem Begriff gut erklärt wird. Also finde ich, also nicht statt Rechtsextremismus Rassismus zu verwenden, natürlich, aber statt Fremdenfeindlichkeit würde ich ihn auf jeden Fall verwenden. Das würde ich auch sagen, weil es gibt wiederum also sozusagen so eine bestimmte Denkform auch unter Rechten, die ja sich zum Teil wissenschaftlich legitimieren oder so, dass sie sagen, ja, der Mensch hat doch einfach von der Natur aus schon Schwierigkeiten mit dem Fremden. Da kriegt er ja Angst und so weiter und dann kein Wunder. Und wir wollen doch alle unter uns bleiben als Menschen und so weiter. Und, man kann zwar Wissenschaftler nachweisen, dass es so nicht ist oder so, aber das sind so wissenschaftliche Argumentationen dann, die sich in dem Begriff von Fremdenfeindlichkeit dann rumgruppieren. Und das geht beim Rassismus dann nicht so leicht. Ich wollte nochmal nachfragen, was so eine Abgrenzung und vielleicht so auch so einen akzeptierenden Ansatz. Also mir ist es aufgestoßen, also dass diese Reichskriegsflagge da 2 Wochen lang hängen gelassen worden ist, dass ja aus der Arbeitsgruppe selbst auch niemand die abgehängt hat. Und inwiefern dahinter so ein selbst auferlegtes irgendwie Neutralitätsgebot im Feld dahinter steht? Oder auch eine Frage, wenn Sie sagen würden, dass also diese intersubjektive Ebene, dass sie vielleicht abgebrochen gehört, doch dann an irgendeinem Punkt und halt also psychologische und pädagogische Konzepte nichts mehr bringen können, sondern einfach nur noch basale Politarbeit? Oder ist wie laufen alle Diskussionen? In dem Fall ist es so gelaufen praktisch, dass während der Untersuchung das festgestellt worden ist, dass die jetzt da schon 14 Tage hängt oder so. Und dann wurde das eingebracht in die Gespräche mit dem Bürgermeister zum Beispiel. Aber wir haben ja festgestellt, da hängt schon seit 14 Tagen die Flagge. Also, und dann muss der gucken, was er da dazu sagt. Weil wir gehen nicht von außen, also auch wieder von der kritischen Psychologie her sozusagen von nicht vom Drittstandpunkt und bringen das Heil dann in die Gegend rein, weil das würden die sich gar nicht gefallen lassen. Die würden sofort sagen, was wollen die hier, die wollen uns nicht schlecht machen und so weiter. Sondern wir geben Impulse und dann schauen wir sozusagen, dann hoffen wir, dass diese Impulse aufgenommen werden von den Leuten. Aber Sie sind ja nicht neutral. Nein, deswegen. Sie haben ja auch ein Interesse, das Forschungsinteresse steht ja dahinter. Das ist ja auch ein Schutz. Ja. Und deshalb stelle ich mir das als einfach auch subjektiv als schwierigen Widerspruch vor, dann da nicht reinzugehen. Ja, das stimmt schon, ja. Das stimmt schon. Also man kann nicht einfach dann hingehen und sagen, die reiße ich jetzt runter. Also ich als Tübinger in der Gegend kann ich das nicht machen, weil es geht um die politische Kultur in diesem Ort und die muss von den Leuten in diesem Ort gestaltet werden, nicht von mir, der ich von außerhalb komme. Weil Sie Forscher sind oder weil Sie von außerhalb kommen? Weil ich von außerhalb komme, nicht weil ich Forscher bin und neutral sein muss. Also, ha? Da würde ich aber schwer, also das finde ich sehr kritikwürdig. Also ich kann ja auch aus einem Stadtteil von Berlin kommen und in einem anderen Nazi-Aufkleber abziehen. Und zwar nicht, also unabhängig von Forscher, Forscherin sein, sondern aus politischen Gründen. So, sehe ich auch eine Verpflichtung zu. Aber ja, vielleicht wird es nicht. Kann man machen, aber es ist wie andere Sachen auch, wie Programme oder so, hat es keinen Effekt. Oder meistens sogar einen negativen, weil wir in diesem Gebiet, in dem wir uns bewegen, wo die dann 14 Tage hängen können, wenn wir die abreißen, dann heißt es, was geht das denen an und so weiter. Wir arbeiten direkt den Rechten in die Hände damit. Weil wir sind dann die Bösen sozusagen. Das hat niemand gestört, aber die müssen natürlich, da kommen sie, die Schlaumeier aus Tübingen und von der Uni und so weiter und reißen uns die Flaggen weg oder so. Ja, so muss man das, in diesem Kontext muss man das sehen sozusagen. Ne? Und da spielt halt alles, was ich heute Vormittag gesagt habe, mit den Milieus, spielt eine ziemlich große Rolle. Wenn ich nicht zu dem Milieu dazugehöre, ist es ganz schwierig, eine Intervention zu machen. Ich kann Anstöße geben an verschiedenen Ecken, dass in dem Milieu dann Leute ans Denken kommen und sagen, ja, also so geht es ja nun auch wieder nicht. Und so haben wir es ja auch versucht. Und das ist ja auch weggenommen worden dann, aber nicht von uns. Und die Frage, wie haben Sie sich gefühlt? als sie die dann am Hängen sehen und zum Teil anschauen müssen? Also ich selber überhaupt nicht, weil ich sie gar nicht gesehen habe, sondern es ist mir berichtet worden von denen, die da in dem Feld herum sind und auch von dem ethnografischen Forscher, dass er festgestellt hat, dass die da 14 Tage gehängt ist. Und dann haben wir gesagt, ja und, was warst du schon bei Bürgermeister oder so? Und weil er konnte es ja machen. Und in der Weise haben wir dann geguckt und auch bei den Bürgermeisterbefragungen ist es dann zur Sprache gekommen, dass das der Fall war und ob das nicht problematisch ist und so weiter. Und dann kommt sozusagen eine Rechtfertigungsmöglichkeit auf, aber nicht in der Abwehr. Der Bürgermeister muss selber zu der Meinung kommen, sowas geht hier nicht. Das will ich nicht. Sonst ist die subjektwissenschaftliche Ebene verlassen. Ja, ich weiß, der politische Kampf ist sozusagen auch das verbunden mit der verlassenen Subjektbeziehung. Das ist schon so, zum Teil so. Aber wenn man subjektwissenschaftlich forschen will, darf man diese Ebene nicht verlassen. Sonst ist keine subjektwissenschaftliche Forschung mehr. Das ist ein Dilemma. Da gibt es auch so ein Beispiel von Klaus Holzkamp, dass er gemeint hat, also wenn in der Straße mal irgendjemand angepöbelt wird oder so, dann kann man eingreifen natürlich, also man ist ja selber auch Subjekt oder so, aber das ist keine Intersubjektivitätsbeziehung. Macht den anderen zum Objekt meines Angriffs. Aber in der Politik geht es oft nicht anders. Ja? Ich wollte nur sagen, dass es so CO2 ist und wollte einfach vorschlagen, auch wenn ich auch den ganzen Diskussionen dran bin und auch noch immer das Wasser in den Rücken anzureiben, ob wir vielleicht noch bis 2 machen oder so und dann ja noch ein bisschen forschen, also das noch irgendwie abschließen oder so. Ja. Also, also dass man vielleicht, sagen wir, machen wir einen Kompromiss, dass man nur 5 Minuten macht, so gut 5 Minuten, dann ist eh, glaube ich, fast 2, ja? Genau. Und wer hat sich jetzt noch gemeldet gehabt? 1, 2? Okay, und dann mache ich noch einen Abschluss. Ja? Ich wollte mich kommentieren anschließend und mit einer Erfahrung irgendwie so in den Raum stellen. Also ich teile Ihre Meinung, wenn man sozusagen versuchen will, eine politische Kultur im lokalen Raum zu verändern und sozusagen die Verantwortung den Leuten zu überlassen, wie sie letzten Endes mit einem Impuls umgehen. Mhm. Also meine Erfahrung ist einfach die, dass ich sage, es gibt sozusagen eine übergreifende Intervention im Sinne, dass die Leute das als einen tatsächlichen Angriff erfahren und erleben. Das wäre zum Beispiel, wenn ich eine Reichskriegsflagge in bestimmten Räumen bestreiten entferne als Mensch, der von außen sich diesem globalen Gemeinwesen nähert, sage ich mal so. Mhm. Das Problem, was für mich jetzt auftaucht, das kenne ich jetzt sozusagen aus einer eigenen Forschungspraxis, dass das natürlich genau mit der eigenen Forschung genauso passiert. Mhm. Also sozusagen, dass man ja eindringt in eine, ich sage jetzt mal, in einen relativ abgeschlossenen Raum, Menschen begegnet mit einer Skepsis und sie haben das ja mit so einer Brücke gebaut, mit einem Menschen vor Ort, der die Leute kennt und eine gewisse Vertrautheit entwickelt hat und so. Und ich denke, dass das vielleicht so, wirklich so ein Punkt ist, wenn man das Ziel verfolgt, eine politische Kultur zu ändern, dass es vielleicht so, also in so einem Forschungsprozess, wenn man das so beobachten will, dass sich tatsächlich was verändert. Mhm. Dass man sich auf Form dialogischer Prozesse mit den Leuten vor Ort einlassen muss und vermutlich auch mit Dingen leben muss, die vielleicht meinem individuellen Anspruch von Veränderungen nicht genügen, aber für einzelne Leute von dem Ort, in dem Ort zum Beispiel, sich tatsächlich Lebensqualitäten dadurch verändern. Also die für mich jetzt nicht zwingend als eine zu würdigende Veränderung im Sinne von so, wie ich mir das jetzt vorstellen würde, wie ich leben würde, ist, sondern für die Leute dann okay ist. Mhm. Das ist schwierig auszuhalten, finde ich. Mhm. Ja, also wenn man die Arbeit macht. Mhm. Dann wird man dann drüber stolpern, irgendwie, finde ich. Also zumindest geht es nicht. Also, was man immer nicht als Forscher sozusagen, was die meisten Forscher nicht kapieren, weil wir alle infiziert sind von diesem Objektivitätsideal, möglichst keinen Eingriff in die Realität machen. Und was man immer nicht richtig, die Wirkung kann man nicht richtig einschätzen, die ist aber ziemlich groß, dass ich allein dadurch, dass ich als Forscher komme und etwas sozusagen für forschungswürdig halte, die Leute zum Nachdenken bringe. Und dass ich gleichzeitig, ich bin einfach der Interventionist sozusagen, der da irgendwie reinsticht und dann guckt da, was rauskommt oder so, sondern ich gehe sofort Bündnisse ein mit Leuten in dem Feld, weil ich bin auch darauf angewiesen dann. Und wenn ich Ergebnisse zurückvermittle, dann sitzen alle die, die sich verantwortlich fühlen für das Gemeinwesen und nicht nach rechts neigen, die sitzen dann da. Und dann überlegen die anschließend auch, ja, und was können wir denn tun? Wo müssen wir denn ansetzen und so weiter. Dann fragen die ja auch vielleicht mich um Rat oder so, aber mir fällt vielleicht nichts ein oder so, weil das, oder vielleicht fällt mir was ein und dann können sie überlegen, ob das eine Möglichkeit wäre in ihrem Rahmen und so. Und das ergibt dann so einen Prozess. Und dieses Forschungsdesign, das ich gezeigt habe, das sind ja lauter traditionelle Forschungsmethoden, die nur umgedreht werden sozusagen im Prozess als pädagogischen Input. Und das trifft bei allen Projekten bei uns zu, weil ich bin nicht sozusagen der kritische Psychologe, der leider Gottes von allen Forschungseinrichtungen oder Forschungsfinanzierungseinrichtungen gemieden wird oder so, sondern ich stelle regelmäßig Anträge auf Forschungsmittel. Und wenn ich da sagen würde, ich will mit den Leuten nur reden, und zwar in einer intersubjektiven Beziehung oder sowas, zum Problem, wie sie ihr Leben sehen oder so, dann würden sie sagen, ja, machen sie das, aber von uns brauchen sie da keine Mittel erwarten. Und deswegen, so ist es entstanden, dass wir zwar uns auf die traditionellen Methoden beziehen, aber diese Methoden in einen anderen Zusammenhang einbauen. Und das ist ein spezieller Umgang mit kritischer Psychologie sozusagen. Nochmal? Naja, eigentlich habe ich ja eben selber gesagt, vielleicht machen wir so. Aber ich hätte noch eine Frage. Aber auch nicht zum Begriff, sondern ich fände es nur noch mal spannend, ein bisschen genauer, also für mich ist es ein bisschen spannend, diese Grenze von einerseits nicht eingreifen, sondern das muss lokal und von den Menschen selbst gestaltet sein. Also die Argumentation kann ich nachvollziehen und gleichzeitig aber auch diese Argumentation, jede Forschung ist auch schon Intervention und das ist auch schon ein Eingriff. Mhm. Und da bin ich gerade mit dem Fragen. Ja, das stimmt auch. Es ist aber die Forschung ist erstmal eine Forschung, ich habe es am Anfang gesagt, eine Kooperationsbeziehung. Forschung ist eine Kooperationsbeziehung für uns. Nicht ich als Forscher komme rein und mache einen Impuls, sondern ich komme erstens in dieses Feld und gucke mich um, ob da irgendwelche Leute sind, die sich für das interessieren, was wir vorhaben. Und zum Teil sind die Beziehungen schon vorher, weil aus dem Feld ja an uns der Auftrag vergeben wurde, sowas mal zu erforschen. Und dann haben wir erst mit den Leuten dann gesprochen, was sie denn da überhaupt gut finden und so weiter und wie man das und so, das muss ja abgestimmt werden. Und dann ist es sozusagen eine Kommunikations- und Kooperationsbeziehung, die den Anfang darstellt. Und in dem Rahmen habe ich dann auch das Recht, sozusagen als Außenstehender meine verwundeten Fragen zu stellen. Und zwar nicht, indem ich sage, hallo, hier muss alles anders werden oder so, weil das ist dann sozusagen das Objektstandpunkt verlassen und die reine Intervention wird versucht, sondern ich bleibe sozusagen im Bündnis mit den Leuten. Und das Bündnis, das kann ich halt nicht mit den Rechtsextremen selbst aufrechterhalten. Es, bei dem Rechtsextremismus-Forscher haben wir festgestellt, dass da ein Effekt auftritt, der bei der in der Ethnographie Going Native heißt. Er hat uns erzählt, ja, also da kennt er jetzt ein Rechtsextremer, der war schon im Gefängnis und jetzt ist er raus und er ist wirklich ein netter Mensch und er hat sich wirklich bewährt und man sollte nicht immer da die alten Kamellen und so weiter. Und dann hat er erzählt, ja, und stell dir vor, jetzt ist der sitzt da mit ein paar Freunden und da trinken sie ein Bier und dann ist dem einen die Flasche ausgerutscht nach hinten und in die Scheibe rein von dem Fenster und zack, war er schon wieder dran. Ja, es war zufälligerweise der Vorsitzende von der türkischen Gemeinde, wo die Flasche reingeflogen ist. Und so. Und da, an sowas merkt man, wie der das erzählt, dass er going native ist. Sozusagen, er hat so viel Verständnis aufgebracht für den, dass er genau nachvollziehen konnte, aber er merkt nicht, dass er geleimt worden ist. Und da muss man aufpassen bei diesem subjektwissenschaftlichen Vorgehen, dass man sozusagen nicht, das ist nicht einfach ein Verstehen, ich verstehe dich oder so, sondern es ist eine Rekonstruktion vom Standpunkt des Betroffenen aus, wie er handelt und warum er das tut. Und nicht einfach, ich verstehe alle Menschen gut und so, und dann bin ich auch ein kritischer Forscher. Das ist nicht der Fall, sondern da kann ich in die falsche Richtung abdriften. Okay, jetzt müssen wir aber, glaube ich, aufhören. Dann.